Der achte Zwerg. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Ross Thomas. Zweiter Teil: Der Racheengel. Die Opelwerke in Rüsselsheim auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Mainz umfassten eine Fläche von etwa 200 Hektar und waren einmal das größte Autowerk in Europa gewesen. Kurt Oppenheimer, in der tadellos sitzenden Uniform eines US-Lieutenants, parkte den Jeep auf dem Parkplatz, der für die Firmenleitung reserviert war. Als er aussteigen wollte, meldete sich sein ironisches Gewissen. Du willst es also wieder tun? Ich muss es tun. Und warum? Warum musst du es schon wieder tun? Er steht auf der Liste. Das Werk war nach seiner fast vollständigen Zerstörung wieder in Betrieb und die Leitung der gesamten Werke und seiner deutschen Arbeiter hatte man Lieutenant Jack Fallon übertragen, der vor dem Krieg Gewerkschaftsvertreter bei einer Ortsgruppe der Gewerkschaft United Auto Workers in Dearborn, Michigan gewesen war. Dieser Wiese kann gar kein Nazi sein. Er war im Konzentrationslager. Herein! Ein etwa 40-jähriger Mann in einem braunen Anzug und schwarzen Schuhen betrat Fallons Büro. Sie wollten mich sprechen, Lieutenant? Herr Wiese, das hier ist Lieutenant Schmidt vom CID, vom Criminal Investigation Department. Reine Routinesache, nehmen Sie Platz. Darf ich nach dem Grund meines Hierseins fragen? Ihr Name? Wiese, Joachim Wiese. Sie kommen aus? Leipzig. Beruf? Dolmetscher. Beruf vor dem Krieg? Lehrer für Englisch, Französisch und Latein. Kurt Oppenheimer nahm eine Packung Camel aus der Tasche, stand auf und bot Wiese eine Zigarette an. Wiese entspannte sich sichtbar und bediente sich. Oppenheimer gab ihm Feuer und lächelte charmant. Sie lügen. Ich lüge nicht. Oppenheimer griff in die Tasche, als suche er ein Taschentuch und zog stattdessen die Walter heraus und zielte auf den Deutschen. Himmel, Herrgott, was soll das? Wir werden hier ein Kriegsgericht halten, Lieutenant. Ich bin der Ankläger, Sie der Richter. Verdammt, wovon reden Sie? Von unserem Freund Wiese hier. Sehen Sie, Lieutenant, er heißt gar nicht Wiese. Ich verstehe das nicht. Ich heiße Wiese. Ich war Lehrer. Sie haben mich nach Dachau geschickt. Meine Frau, sie ist da gestorben. Ich kann das beweisen. Ich habe Papiere. Ausgezeichnete Papiere, richtig? Ja, ja. Die haben Sie von einem gewissen Damm gekauft. Nein. Karl-Heinz Damm, nein. Am 2. Juni 1945 in München und dafür $10,000 in Schweizer Währung bezahlt. Ich verstehe das nicht. Bitte, Lieutenant, können Sie da nichts tun? Das ist ein schrecklicher Irrtum. Sie haben doch meine Papiere gesehen. Haben Sie nie den Namen Oskar Gerwinat gehört? Nein. Nie. Oskar Gerwinat war Kontraktor im Zwangsarbeitergeschäft, euer Ehren. Damit meine ich, dass er vertraglich mit der Verpflegung und Unterbringung der Zwangsarbeiter beauftragt war. Herr Gerwinat war ein exzellenter Geschäftsmann. Er hat schnell herausgefunden, dass sein Geschäft umso einträglicher war, je weniger er den Zwangsarbeitern zu essen gegeben hat. Was hat es schon gemacht, wenn sie an Kälte oder Schwäche oder Hunger gestorben sind? Es gab ja genügend Nachschub aus Polen, Frankreich und Holland. Verlässliche Angaben sprechen von 2345 Zwangsarbeitern, die an Schwäche oder Hunger oder Kälte gestorben sind. Das muss ein Irrtum sein. Ein schrecklicher Irrtum. Oppenheimer zog aus seiner Tasche einen der Bögen, die er aus Karl-Heinz Damms Journal gerissen hatte und reicht ihn Fallon. Euer Ehren, sehen Sie sich das Foto an, das angeheftet ist. Ja, das ist Wiese, kein Zweifel. Nein! Der Deutsche sank auf die Knie, während die Tränen über seine Wangen strömten. Ich bin Oskar Gerwinat, aber Wahr, Wiese? Ja. Jesus. Der Angeklagte hat seine Schuld eingestanden. Lieutenant, ich weiß nicht, wer Sie sind, Junge, aber... Oskar Gerwinat stürzte auf die Walter los, ehe Fallon zu Ende reden konnte. Oppenheimer trat einen Schritt zurück und schoss ihm zweimal in die Brust. Jesus Christus. Er hat es wirklich verdient, verstehen Sie? Sie sind verrückt, Junge. Wahrscheinlich. Die Leiche Oskar Gerwinats war schon fortgeräumt, als La Follette Meyer und Baker Bates Fallons Büro betraten. Als erstes hielt Meyer, Lieutenant Fallon, das Foto von Kurt Oppenheimer unter die Nase. Lieutenant Schmidt vom CID. Erzählen Sie uns bitte, Lieutenant, ganz von vorn. Also erzählte Fallon seine Geschichte noch einmal. Als er zu dem Punkt kam, an dem Oppenheimer sein Beweismaterial in Form einer der Seiten, die er aus dem Journal des Erpressers Damm gerissen hatte, vorlegte, holte Lieutenant Meyer Karl-Heinz Damms Journal aus seinem Aktenkoffer. Sehen Sie sich die Seiten in dem Journal hier an, Lieutenant. Und prüfen Sie, ob die Seite, die Sie gesehen haben, mit denen hier im Journal übereinstimmt. Ich glaube, es war genau so ein Blatt. Das Einzige, was ich lesen konnte, waren die Zahlen. Welche Zahlen? Eine Adresse. Woher wissen Sie, dass es eine Adresse war? Ja, weil Sie direkt nach irgendwas Straße standen. Das Wort Straße kenne ich. Aber Sie wissen nicht mehr, was für eine Straße es war. Nein, wirklich nicht. Ein Jammer. Aber ich weiß noch, was nach der Adresse kam. Der Name einer Stadt, das konnte ich lesen. Können Sie Ihnen das weiterhelfen? Ein bisschen schon, Lieutenant. Wie hieß die Stadt? Bonn. Auf dem Weg zu Myers Jeep war Baker Bates in strahlender, fast überschäumender Laune. Sieht ja ganz so aus, als wäre er wieder in meinem Revier gelandet, nicht? Es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass er gar nicht nach Bonn geht, Sir. Er hat eine Liste, nicht? Ja, er hat eine Liste. Und er ist Deutscher, oder? Sir? Haben Sie je einen Deutschen gesehen, der eine Liste hat und mit Gewissenhaft von oben nach unten durcharbeitet? Sie sind ein ausgesprochen methodisches Volk, diese Deutschen, Lieutenant. Eine ihrer hervorstechenden Tugenden. Wenn Sie überhaupt Tugenden haben. Oppenheimer ist Jude, Sir. Aber auch deutscher Junge. Er hat eine Liste von Leuten, die er umbringen will. Er hat oben angefangen und er wird sich bis nach unten durcharbeiten. Wenn niemand ihn aufhält. Ja, ja, richtig. Den Brief brachte ein Bote auf einem Fahrrad. Es sei sehr wichtig. Eine Sache von Leben und Tod. Der Umschlag hatte einen zarten Geruch. Lavendel. Die Handschrift erkannte Jackson auf den ersten Blick. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich bin in größter Verzweiflung und muss Sie sofort sprechen. Bitte lassen Sie mich in dieser Stunde der Not nicht im Stich. Da bin ich. Was ist los? Sie sind sehr liebenswürdig. Im Zimmer war es kalt und Lea Oppenheimer hatte ihren Kamelhaarmantel an. Es tut mir leid, aber es gibt keinen Strom. Heizung auch nicht. Nur Kerzen. Was ist passiert? Mein Bruder. Er... Die Tränen und die Schluchzer waren nicht mehr aufzuhalten. Jackson fühlte sich unbeholfen. Sie griff nach seiner Hand und presste sie gegen ihre Wange. Sie weint, wie sie schreibt, dachte Jackson. Angelte mit der anderen Hand nach seinem Taschentuch und gab es ihr. Hier. Putzen Sie sich die Nase. Danke. Sie sind immer so freundlich. Ich fühle, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich habe es immer gefühlt, vom ersten Augenblick an. Jackson mühte sich, keine Grimasse zu schneiden. Das liest sie ab, entschied er. Sie hat einen Text im Kopf, den irgendein Idiot für sie verfasst hat, und liest ihn ab. Was ist so entsetzlich? Mein Bruder. Was ist mit ihm? Leutnant Meyer war hier. Er sagt, mein Bruder hat in den Opelwerken auf einen Mann geschossen und ihn getötet. Bitte wiederholen Sie genau, was Lieutenant Meyer gesagt hat. Sie brauchte dazu eine Weile, etwa eine halbe Stunde, mit ihren Abschweifungen, rhetorischen Fragen und mehreren Phasen, in denen sie gar nichts sagte, sondern nur still auf ihre Hände starrte. Wo ist Ihre Freundin? Eva. Sie ist mit Leutnant Meyer ausgegangen, weil es ihr letzter gemeinsamer Abend für vielleicht eine ganze Weile sein wird. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Warum wird Lieutenant Meyer eine Zeit lang nicht hier sein? Warum? Er muss doch natürlich nach Bonn. Ja, natürlich, Bonn. Aber wieso ausgerechnet Bonn? Weil mein Bruder in Bonn sein wird. Habe ich das nicht erwähnt? Nein, haben Sie nicht. Aber es ist wichtig. Ja, das kann man wohl sagen. Er brauchte eine ganze Zeit, um sie zu überreden, mit ihm essen zu gehen. Ein paar Mal war er fast schon daran aufzugeben, blieb dann aber beharrlich. Als sie zu guter Letzt doch zustimmte, meinte sie plötzlich, sie könne so, wie sie gekleidet war, nicht gehen. Ich ziehe mir nur schnell was anderes an. Es dauerte 20 Minuten, aber als sie aus dem Schlafzimmer kam, sah sie völlig verändert aus. Ganz anders, als sie hineingegangen war. Sie sah sogar beinahe schön aus, dachte Jackson. Das Kleid tat ein Übriges. Es war ein schlichtes, schwarzes Kleid, das vermutlich $100 kostete. Es war tief geschnitten und eng genug, um ihre Brüste vorteilhaft zu betonen. Und zum ersten Mal überlegte er, wie es wohl wäre, mit ihr zu schlafen. Schade. Wir hätten früher damit anfangen sollen. In Boddens Zimmer gab es nur einen Stuhl, einen Kieferntisch, einen Schrank, ein Fenster und ein Fahrrad, das er ständig die 3 Treppen hinauf und darunter trug, damit es nicht gestohlen wurde. Und ein Bett. Du gehst nach Bonn. Und was soll ich in Bonn? Oppenheimer finden. Er hat wieder jemanden umgebracht. Er hat eine Liste. Der nächste auf seiner Liste wohnt in Bonn. Dein junger amerikanischer Freund muss sehr gesprächig gewesen sein. Was sagt Berlin? Berlin hat heute Morgen einen Kurier geschickt mit sehr viel Geld. Wie viel ist sehr viel? Sehr viel ist $27,000. Damit sollst du Oppenheimer dem Zwerg abkaufen, falls er ihn eher findet. Wenn die Briten Oppenheimer zuerst finden, sollst du ihn töten irgendwie. Schon mal gemacht? Ja, aber nie gemordet. Da ist ein Unterschied. Glaubst du, du wirst hier wieder gut leben? Nur wenn ein Wunder geschieht. $27,000 können viele Wunder kaufen, Drucker. Du hast gefährliche Gedanken, Kleines. Es wäre möglich. Es wäre auch gefährlich. Nicht gefährlicher als einen Mann zu töten, den du gar nicht töten willst. Ich wette, du hast sogar schon einen Plan. Richtig, habe ich. Schlaf mit mir, Drucker. Schlaf mit mir und dann erzähle ich dir von meinem Plan. Das ist also Sex. Ja. Mir fällt nicht mehr viel ein, was wir ausgelassen haben. War ich in Ordnung? Du warst mehr als in Ordnung. Du warst fantastisch. Was du da mit der Schleife gemacht hast. Es hat dir nicht gefallen. Oh, doch. Das war toll. Das war eine Sensation. Mir hat mal jemand erzählt, dass das die Spezialität eines mexikanischen Bordells war. War ich wie eine Hure? Ach. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Du warst prima. Ich habe mich nur gefragt, wie du dir das ausgedacht hast. Das mit der Schleife, das... Das war aus einem der Bücher. Was für Bücher? In der Villa in der Schweiz. Es gab dort eine Bibliothek. Darin war ein verschlossener Glasschrank. Ich habe den Schlüssel gefunden. Wollen wir es noch einmal machen? Ja, sehr gern. Ich war mir nicht sicher. Morgen musst du ja nach Bonn. Du und Mr. Pluscaro. Morgen. Glaubst du, es gibt in Bonn kleine Peitschen? Ich habe keine Ahnung. Wegen der schlechten Straßen und der noch schlechteren Brücken brauchten sie fast 3 Stunden bis Remagen. In Remagen hielten sie an, weil Jackson sehen wollte, was von der Brücke übrig war, über die die US-Armee das erste Mal den Rhein passiert hatte. Erinnerst du dich an die Sagen aus dieser Region? An einige. Ein kleines Stück weiter haben wir unseren ersten wirklich guten Blick auf das Siebengebirge. Wo Siegfried rumgehandelt. Richtig, nachdem er den Drachen getötet hat. Dann hat er in seinem Blut gebadet, wie du weißt, das ihn unverwundbar machte. Bis auf eine winzig kleine Stelle zwischen seinen Schulterblättern. Keine sonderlich originelle Sage. Beinahe ein Plagiat von Achilles und seiner Verse. Aber so gesehen waren die Deutschen nie sonderlich originell. Nicht mal bei ihrer Mythenschöpfung. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es doch auch noch ein anderes Völkchen, das hier im Siebengebirge unterwegs gewesen sein soll. So? Wer? Schneewittchen und die 7 Zwerge. Dann wären wir jetzt 8. Richtig? Jackson und Pluscaro hatten gerade genug Zeit, um sich im Godesberger Hotel anzumelden, auszupacken und sich im Zimmer des Zwergs zu einem Drink niederzulassen, bevor es klopfte. Hallo. Was für eine nette Überraschung. Hey, kommen Sie rein, Gilbert. Und Ihr Freund auch. Bitte. Major Gilbert Baker Bates, gekleidet in ein Tweed-Jackett und eine graue Hose, betrat das Zimmer, gefolgt von dem gelbhaarigen jungen Mann. Hier, das ist Herr Pluscaro. Und der andere ist Mr. Jackson, meiner Jackson. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal das Vergnügen hatte. Es wird auch keins, Nick. Das ist von Staden, Heinrich von Staden. Guten Tag. Ihre neue Nanny. Wo Sie hingehen, geht auch er hin. Von Staden? Von Staden? Ah, ja. Ja, jetzt weiß ich wieder. Sie war eine von Canaris Wunderknaben, nicht wahr? Eine ganze Zeit in Madrid, glaube ich. Von Staden sagte nichts, taxierte aber den Zwerg wie ein Sammler von Kuriositäten, der überlegt, ob er das Objekt gebrauchen kann. Wie wär's mit einem Drink, Gilbert? Ja, ein Drink ist eine gute Idee. Jackson mixte 2 Drinks und reichte den ersten von Staden, der ihn wortlos annahm. Als er den 2. Baker Bates reichte, nickte er zu von Staden. Hört Ihr strohblonder Freund eigentlich nie auf zu reden? Er ist ein Beobachter und kein Schwätzer. Sie hätten meinen Rat annehmen und von Pluscaro wegbleiben sollen. Er ist ein betrügerischer kleiner Arsch. Nicht wahr, Nick? Alle Rumänen sind das. Liegt uns im Blut. Aber reden wir von etwas, was uns alle interessiert. Reden wir von Kurt Oppenheimer. Verraten Sie uns, Gilbert, warum Sie wirklich an ihm interessiert sind. Wir wollen ihn verdammt nochmal nicht in Palästina haben. Aber das ist doch nur der offizielle Grund, Gilbert. Verraten Sie uns den privaten, den, von dem kaum einer weiß. Es gibt keinen privaten Grund. Nein? Seltsam. Ich dachte, es gäbe einen. Ich denke, es gibt viele Orte, wo Sie einen Mann mit seinen seltsamen Talenten gebrauchen könnten. Griechenland zum Beispiel, Malaya, sogar Indien. Ich meine Orte, an denen ein paar wohlüberlegte Morde angebracht sein könnten. Ich hatte schon vergessen, wie total verrückt Sie sind, Nick. Nein, nicht verrückt, Gilbert. Etwas neurotisch vielleicht. Aber das steht mir zu, finde ich. Zur Sache. Wir wissen, dass die Russen den armen Oppenheimer wollen. Die Amerikaner auch. Ich nehme an, dass jeder der beiden eine bescheidene Summe an denjenigen zahlen würde, der ihn bei ihm abliefert. Das ist mit Ihren Leuten, Gilbert. Wie viel würden die Engländer bieten, wenn er ihnen auf dem silbernen Tablett serviert würde? Nichts, kein Pfennig. I don't know, welch ein Jammer. Versuchen Sie es nicht einmal, Nick. Oder wir zertreten Sie wie eine Wanze. Eine kleine, hässliche Wanze. Baker Bates machte kehrt und ging zur Tür. Von Staden eilte voraus und öffnete sie für ihn. Baker Bates drehte sich dann noch einmal kurz um und sah Jackson an. Sie können ihm nicht trauen, das wissen Sie. Sie können es wirklich nicht. Ich weiß. Als Baker Bates gegangen war, setzte Pluscaro seinen Drink ab, griff in die Tasche, holte ein dickes Bündel Geldscheine heraus, deutsche Mark, und legte sie auf den Tisch. Dann griff er in eine andere Tasche und holte ein weiteres Bündel heraus. Damit fuhr er fort, bis der Tisch mit Geld beinahe bedeckt war. Köder, für unsere Falle. Natürlich, Teufel, ja, dass ich daran nicht gedacht habe. Du hast doch gar nicht verstanden, wovon ich rede. Ich dachte, du merkst es nicht. Wir legen unsere Köder aus. Und was wollen wir ködern? Verrat. Von einem Judas, nehme ich an. Wir suchen nach Denunzianten. Wo? Überall. Wir bringen in Umlauf, dass wir einen Nazi-Bonzen suchen. Und wir erwähnen beiläufig, dass derjenige, der seinem Land diesen patriotischen Dienst erweist, angemessen belohnt wird. An dieser Stelle lassen wir vielleicht schon etwas Geld sehen. Und dann setzen wir eine Frist. Bis wann? Mitternacht. Es hatte Kurt Oppenheimer einen von Damms Diamanten gekostet, um nach Bonn zu kommen. Na, hast du es dir überlegt, Hübscher? Du hast ein Zimmer? Natürlich habe ich ein Zimmer. Ruhig? Ruhig genug. Und kostet? Hängt davon ab. Für eine Nacht, meine ich. 200 amerikanische Zigaretten für die Nacht. Abgemacht. Gegen alle Vorschriften hatte Lieutenant LaFollette Meyer Lea Oppenheimer und Eva Scheel im 46er Ford mit nach Bonn genommen. Er hatte sie vor dem Parkhotel in Bad Godesberg abgesetzt und sich auf die Suche nach Gilbert Baker Bates gemacht. Um 10 Uhr abends erschien Eva Scheel im Pelzmantel an der Rezeption und ließ sich den Weg zu einem Gasthaus erklären, das 1634 erbaut worden war. Vor dem Parkhotel wartete der gelbhaarige junge Mann an einer Mauer gelehnt auf den Zwerg. Während des Wartens zählte von Staden die Zahl der Cafés, Bars, Lokale und Hotels, die der Zwerg inzwischen aufgesucht hatte. Er kam auf 15 insgesamt, mit dem Parkhotel 16, dachte er. Er fragte sich zum x-ten Mal an diesem Abend, was der Zwerg wohl bezweckte. Das Kaninchen. Er erkannte zuerst den Pelzmantel. Sie kam aus dem Hotel und blieb an der Treppe stehen, als überlegte sie, wohin sie gehen sollte. Das war das kleine Kaninchen, kein Zweifel. Das Kaninchen, das ihm im Schutt in der Nähe der Goldenen Rose in Frankfurt entwischt war. Wo der Zwerg gewesen war und wo er wohnte, wusste er, heute würde er dem kleinen Kaninchen folgen und diesmal sollte es ihm nicht entwischen. Kurz nach 11 kamen Bodden und Eva Scheel aus dem alten Gasthaus und gingen in Richtung Rhein. Als das Paar den Rhein erreichte und nach rechts auf einen kleinen Pfad einbog, wagte von Staden es, die dunkle Straße zu überqueren. Bei den dicken Büschen zögerte er. Dann schob er sich langsam an ihnen vorbei auf den Pfad. Es war ein schwerer Stein, der von Staden an der Schläfe traf. Doch das sollte er nie erfahren. Er merkte auch nicht mehr, dass er an die steile Böschung geschleift und ins Wasser gestoßen wurde. 2 Minuten später war er ertrunken. Das merkte er auch nicht mehr. Er ist der Einzige, der uns miteinander in Verbindung bringen konnte. Bist du sicher? Mhm. Ganz sicher. Als Jackson zurück ins Hotel Bad Godesberg kam, war es kurz vor Mitternacht und 13 Leute standen vor dem Zimmer des Zwergs Schlange. 7 Männer und 6 Frauen. Du holst sie herein und sitzt hier neben mir. Grimmig und geheimnisvoll. Ich mache die Befragung. Sei denn natürlich, du möchtest das übernehmen. Nein, nein, ich sitze neben dir, mache ein finsteres Gesicht und runzel ständig die Stirn. Okay, fangen wir an. Der erste Denunziant war ein Mann von etwa 42 Jahren. Er hatte ein blasses, teigiges Gesicht mit Augen wie 2 nasse Rosinen. Mein Name ist... Der Name interessiert uns nicht. Es gibt da jemanden, der verhaftet werden sollte. Warum? Nach dem Krieg hat er gelogen. Über mich? Was für eine Lüge hat er über Sie erzählt? Er hat gesagt, ich wäre Parteimitglied gewesen. Waren Sie es? Nein. Die Wahrheit, für Lügen zahlen wir nicht. Ja gut, ich war Mitglied, aber nur kurz. Wie lang? 5 Jahre. Ich habe meine Arbeit verloren. Dieser Mann hat mich denunziert und ich habe meine Arbeit verloren. Er hat sie bekommen. Die Briten haben sie ihm gegeben. Er hat sich meine Stelle erlogen. War er Parteimitglied? Nein, aber er war ein größerer Nazi, als ich es je gewesen bin. Er hat die Juden gehasst. Mit seinen Nazi-Kumpels ist er immer nach Köln gefahren, um sie zusammenzuschlagen. Ich weiß das. Er hat es mir erzählt. Ich scheine ihn gut zu kennen. Er ist mein Cousin. 100 Mark. Jackson zählte 100 Mark ab und händigte sie dem Mann aus. 100? Ich hatte gehört, es seien 100.000. Nur für die richtige Information. Warten Sie, ich kann Ihnen noch mehr von ihm erzählen. Also. Jackson packte den Mann am Ellenbogen und führte ihn zur Tür. Sie sind Amerikaner, nicht wahr? Erzählen Sie den anderen Amerikanern von meinem Cousin. Den Briten ist es egal. Erzählen Sie den anderen Amerikanern von ihm. Vielleicht stecken die ihn ins Gefängnis. Da gehört er hin. Der nächste Mann, der vor dem Tisch mit dem Geld Platz nahm, hatte einen Nachbarn, den er verachtete. Danach kam eine Frau, deren Schwager sie um etwas Eigentum geprellt hatte. Ein anderer Mann behauptete, dass seine Frau ihn mit jemandem betrug, einem Kriegsverbrecher, schwor er. So ging es weiter, bis die 12. Person den Raum betrat. Ich habe gehört, Sie suchen nach einem Mann. Einem bösen Mann, einem sehr bösen Mann. Da ist dieser Mann, für den ich als Hausmädchen gearbeitet habe. Hat er ein Haus? Ja, ein großes Haus am Rhein. Sie haben im Haus gewohnt, zusammen mit dem Mann? Ich musste mich um das ganze Haus kümmern und später auch noch um das Kochen und die anderen Sachen. Welche Sachen? Die schlimmen Sachen. Was für schlimme Sachen? Er hat mir Geld gegeben und dann musste ich ihm Kleider kaufen. Da musste ich zusehen, wie er sie angezogen hat. Er hat alle seine Kleidung ausgezogen und dann die Kleider angezogen und ich musste zusehen. Dann musste ich noch andere schreckliche Sachen machen. Wenn ich es nicht getan habe, hat er mich geschlagen. Er hat mich gern geschlagen. Was war er vom Beruf? Er sagt, er war Lehrer in Düsseldorf, vor dem Krieg. Aber sie hätten ihn geholt und in ein KZ gesperrt in Dachau. Erst habe ich ihm das geglaubt, aber später nicht mehr. Warum nicht? Wenn die anderen zu Besuch gekommen sind, konnte ich nie hören, worüber sie geredet haben. Aber immer wenn sie geglaubt haben, dass ich nicht zuhöre, haben sie ihn mit Herr Doktor angeredet. Wie heißt der Mann? Claude, Martin Claude. Und seine Adresse? Geben Sie mir das Geld. Sie bekommen Geld, vielleicht sogar eine Menge. Er wohnt Mirbachstraße 14. Er ist verrückt. Was können Sie uns sonst noch von ihm erzählen? Er hat sich auf seinen Unterarm eine Nummer tätowieren lassen, auf seinen linken. Bezahl sie, Nick. Nachdem das Mädchen fort war, zahlte Jackson den letzten Möchtegern-Informanten vor der Tür aus und kehrte ins Zimmer zurück. Meiner, bitte sag mir, dass ich brillant bin. Sag mir, dass ich brillant bin. Ich muss es einfach hören. Du bist brillant. Das genügt nicht. Okay, du bist brillant, durchtrieben, listig, gescheit und damit ein würdiger Repräsentant deines Volkes. Wie war das? Nicht schlecht. Manchmal brauche ich Lob wie andere Drogen. Meine einzige Schwäche. Ansonsten bin ich perfekt. Ich weiß. Du weißt, was wir jetzt zu tun haben? Ich kann es mir vorstellen. Wann? Man hat uns beigebracht, dass die frühen Morgenstunden am besten geeignet sind. Das USS, meinst du? Richtig. Um 4 herum, würde ich. Halb 4. Oppenheimer könnte dieselbe Vorlesung gehört haben. Es ist jetzt 12:30. Ich habe also noch Zeit, seine Schwester zu wecken und ihr zu sagen, was läuft. Ja, ich bin nicht sicher, ob das klug ist, meiner. Jackson starrte auf den Zwerg hinunter. Alle Freundlichkeit war aus seinem Gesicht unter dem grauen Haar gewichen. Es war kalt, hart und wachsam. Bis jetzt haben wir alles auf deine Weise gemacht, Nick. Ich war sozusagen dein kleiner Mitläufer. Nicht sonderlich gescheit, aber loyal, beherzt und unterhaltsam. In ein paar Stunden treten wir gegen einen Mann an, der zwar gern Kleider zum Nachmittagstee trägt, aber vermutlich auch weiß, wie man mit einer Pistole umgeht. Dann ist da noch Oppenheimer, aber zu dem muss ich dir ja nichts sagen. Und dann wärst da noch du, Nick. Und das falsche Spiel, von dem du immer noch glaubst, du könntest das durchziehen, das besonders macht mir Sorgen. Also sage ich dir wieder das, was ich dir schon einmal in Washington gesagt habe. Überlege es dir gut. Ich bin ganz unglücklich, meiner, dass du mir noch immer nicht vertraust. Das trifft mich hart, ehrlich. Das gibt sich, Nick. Eva Scheel setzte sich im Bett in dem Gasthaus, das 1634 erbaut worden war, auf und blickte auf Bodden hinunter. Es war kalt im Raum und sie bedeckte ihre nackten Brüste mit den Armen. Also, Drucker, töten erregt dich nicht. Es war eine üble Sache. Du hast also ein Gewissen. Ich bin froh drüber. Und du? Er ist tot. Vielleicht hat er es verdient, vielleicht auch nicht. Es ist mir egal. Bist du wirklich so hart, Kleines? Nein, aber ich tue so. Zeit zur Reue ist später genug, wenn wir es uns leisten können. Hier. Das wärmt dich auf. Wir könnten natürlich auch einfach mit dem Geld verschwinden, was wir haben. Man würde uns finden. Dein Plan ist besser. Ja, wenn er klappt. Gefällt dir noch, was du siehst, Drucker? Sehr. Wir müssen etwas finden, was dich erregt. Viel Geld zu zählen könnte es schaffen. Die Nutter erwachte, als Kurt Oppenheimer vom Stuhl aufstand. Du hast gar nicht geschlafen, oder? Doch, ein bisschen hier auf dem Stuhl. Du hättest ruhig ins Bett kommen können. Ich weiß. Du gehst schon weg? Ich habe noch einen weiten Weg. Um die Zeit? Es ist 12:45. Hat das nicht Zeit, bis es hell wird? Nein, hat es nicht. Jackson sah zu, wie Lea Oppenheimer ihre Strümpfe anzog. Mit angefeuchteten Fingern fuhr sie die Naht entlang und sah rückwärts nach unten, um den geraden Sitz der Naht zu prüfen. Es ist möglich, dass wir innerhalb der nächsten Stunden deinen Bruder finden. Wir brauchen ein sicheres Versteck in der Nähe. Köln. Ach, das ist nicht viel besser als Boden. Ich habe dort Freunde. Mit guten Beziehungen. Wenn du meinen Bruder zu ihnen hingebracht hast, ist dein Auftrag erledigt. Ich schreibe dir ihren Namen und Adressen auf. Es könnte Komplikationen geben. Was für Komplikationen? Keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, wären es keine Komplikationen, nur Probleme. Und wenn sich die Komplikationen zu Problemen verkleinert haben, was könnte sie lösen? Geld. Aha. Shmuel Ben Zvi. Ein hebräischer Name. Israelisch. Ach, sieh an. Hast du irgendwelche Einwände? Das ist dein Bruder, nicht meiner. Du kannst ihn übergeben, an wen du willst. Im Hotel erfuhr Ploskaru, dass Jackson noch nicht zurückgekehrt war. Außerdem habe eine Frau Eva Scheel nach ihm gefragt. Sollte die Dame sich noch einmal nach mir erkundigen, sagen sie ihr, sie kann mich morgen früh in der Mirbachstraße 14 treffen, gegen 10. Ja. Mirbachstraße 14. Schreiben Sie das auf, bitte. Sehr wohl. Mirbachstraße 14. Blue Moon pfeifend ging der Zwerg auf sein Zimmer, öffnete seine Reisetasche und zog aus dem Futter ein englisches Kommandomesser, das er in einem seidenen Futteral im Jackettärmel verschwinden ließ. Anschließend goss er sich einen Bourbon ein, hüpfte auf den bequemsten Stuhl im Zimmer, rückte sich zurecht, hörte auf, Blue Moon zu pfeifen und sang stattdessen den Text. Without a dream in my heart, without a love of my own. Sie fuhren zweimal an dem großen dunklen Haus in der Mirbachstraße 14 vorbei, ehe sie den Wagen ein paar Häuser weiter parkten und zurückgingen. Eine gut 2 Meter hohe Ziegelmauer umschloss das Grundstück. Der fast volle Mond gab etwas Licht. Genug, um das Haus durch das schmiedeeiserne Tor ausmachen zu können. Jetzt du, gib mir deine Hand. Zieh sie. Gott. Gut. Ich springe zuerst. So. Okay. Okay, warte. Ich hab dich. Und. Keine Hunde, wie es aussieht. Und jetzt? Was hat man dir für Fälle dieser Art geraten? Verwegenheit. Also, seien wir verwegen. Ich klopfe und du deckst mich. Sehen wir mal, was passiert. Ist keiner da. Lass uns ins Hotel gehen, was trinken und nach ein paar Weibern sehen. Vielleicht ist wirklich niemand da. Ich werde verwegen sein und fragen. Ist jemand zu Hause? Hallo? Hast du dein Sturmfeuerzeug dabei? Hey, warte, da ist die Tür. Mach sie auf. Was ist doch? Nicht umdrehen. Eine Maschinenpistole ist auf Sie gerichtet, meine Herren. Ich bin durchaus bereit, sie zu benutzen. Verdammte Scheiße. Sie knien sich jetzt langsam hin, ganz langsam, und die Pistolen weg. Und falten Sie die Hände über dem Kopf. Als der Mann um sie herumging, sahen sie die Maschinenpistole und die schmalen, blassen, tadellos manikürten Hände, die die Waffe auf sie gerichtet hielten. Sein Gesicht war weiß, das mehlige, ungesunde Weiß von jemandem, der zu lange nicht in der Sonne war. Die Augenbrauen waren gezupft. Also, was haben wir denn da? Einen Zwerg und einen grauhaarigen Amerikaner. Sie sind kein Amerikaner, kleiner Herr, oder? Nein, ich bin kein Amerikaner. Natürlich nicht. Rumäne, richtig? Ja, richtig. Wie heißen Sie, Amerikaner? Ich bin Jackson, das ist Ploscaro. Jackson und Ploscaro. Ich bin Glot. Aber das wissen Sie ja bereits. Mein Goldstück hat es Ihnen gesagt, die Ihr Geld genommen hat. Aber dann kam die Reue. Und ein schlechtes Gewissen. Sie betet mich eigentlich an, wissen Sie? Also ist sie so schnell sie konnte hierher gekommen und hat mir alles gebeichtet. Ich habe ihr natürlich vergeben. Und wir haben zusammen geweint und auch noch andere höchst interessante Sachen zusammen gemacht. Nun ja. Dann habe ich auf Ihre Ankunft gewartet. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was ich mit Ihnen mache. Warum lassen Sie uns nicht laufen? Wir bezahlen dafür und vergessen, dass wir Ihnen begegnen. Ihnen sind, ist oder? Ja wohl klar, dass ich Sie töten muss. Nein, es ist nicht. Oh doch? Ich habe wirklich keine Wahl. Das habe ich auch meinem kleinen Goldstück gesagt. Ich glaube, wir gehen jetzt in den Keller und tun, was getan werden muss. Halten Sie die Hände über dem Kopf, stehen Sie auf und gehen Sie rechts durch die Tür. Die Hände wieder über den Kopf, kleiner Mann. Und jetzt langsam, meine Herren, immer schön langsam. Und ich warne Sie, ich bin ein ausgezeichneter Schütze. Wir zweifeln nicht daran. Die Treppen hinunter. Sie zuerst, Herr Jackson. Um Gottes Willen, Jackson, Sie bleiben, wo Sie sind. Und behalten Sie die Hände auf dem Kopf. Er hat sie verletzt. Er wird nicht lang zu leiden haben. Aufstehen. Stehen Sie auf, Sie Zwerg. Na, hoch mit Ihnen. Die Hände immer noch auf den Bauch gepresst, stand der Zwerg ganz langsam auf. Er stöhnte noch einmal ziemlich grässlich diesmal und wirbelte herum. Das Kommandomesser war in seiner Rechten. Er stieß es Glot mit einem heftigen, aufwärts gerichteten Stich in den Brustkasten. Glot starrte auf das Messer, das in seiner Brust stak. Er schrie auf. Ein schriller Schrei in Todesangst, griff zum Messer, sank auf die Knie, schrie noch einmal und kippte vornüber. Dann starb er. Oder jedenfalls kurz darauf. Dein Stöhnen hat mir gut gefallen. Ich fand auch, dass es sich recht qualvoll angehört hat. Der Zwerg bückte sich, fasste den Griff und zog das Messer heraus. Er starrte es angeekelt einen Moment an und wischte es dann am Hosenbein des Toten ab. Hast du das immer dabei? Nein, nicht immer, meine, nicht immer. Mal sehen, ob wir einen passenden kleinen Raum finden. Wofür? Ja, für Oppenheimer. Was war? Das Hausmädchen, seine Angestellte. Du brauchst nicht zu gucken. Puh, sieht übel aus. Ich frage mich, wer Claude wirklich war. Du kannst ja Oppenheimer fragen, er wird es wissen. Es war ein weiter Weg vom Zimmer der Note in Bonns Innenstadt. Als Kurt Oppenheimer sich dem Haus näherte, in dem der Mann wohnte, der sich nun Glot nannte, meldete sich sein ironisches Selbst und begann mit dem Wetter. Eine Nacht wie bestellt dafür, oder? Für was? Für Mord. Was sonst? Eine Exekution wird stattfinden, sonst nichts. Ach. Noch vor kurzem hast du andere Wörter dafür gebraucht. Wörter wie Gerechtigkeit und Pflichtgefühl und Schuldigkeit gegenüber den Toten. Hältst du dich immer noch für eine Art Racheengel? Ich glaube nicht an Engel. Komm, komm. Das kannst du einem Jungen wie diesem amerikanischen Corporal erzählen, aber doch nicht mir. Sag was Hochtrabendes wie, die Toten sind nicht umsonst gestorben. Ich tue nur, was getan werden muss. Du bist wahnsinnig. Damit will ich nichts zu tun haben. Dann geh doch. Du weißt, was dann geschieht. Ja, dann lass es doch geschehen. Ich komme nicht mit. Ich kletter jetzt über die Mauer. Und du kommst mit. Nein, diesmal nicht. Was für ein Pech. Nein, du verstehst das nicht. Ich kann nicht aufgeben. Ich muss es tun. Gib auf. Wo bist du? Wo bist du? Er fragte es leise, aber es kam keine Antwort. Und jetzt wurde ihm klar, dass er allein war, allein und verlassen. Und zum ersten Mal, seit man ihn aus den Trümmern in Berlin gegraben hatte, erkannte er, dass er eine allumfassende, grauenhafte Angst verspürte. Bodden, von Eva Scheel instruiert, erreichte die Mirbachstraße 14 zwei Minuten, bevor Kurt Oppenheimer sich über die Mauer schwang. Der klettert wie ein Affe, dachte Bodden. Wenn der Kletteraffe der Mann ist, für den du ihn hältst, soll er ruhig erledigen, was immer er zu erledigen hat. Lass ihm ein paar Minuten Vorsprung. Rauch erst mal eine Zigarette. Und dann kannst du über die Mauer krabbeln. Oppenheimer kontrollierte instinktiv seine Walter-Pistole und rannte auf das Haus zu. Dann schob er sich mit dem Rücken gegen die Hauswand bis zur Haustür vor. Die Tür ließ sich öffnen. Nichts war zu hören, gar nichts. Er schob sich durch den Türspalt und blieb stehen. Keine Bewegung, sonst sind sie tot. Oppenheimer reagierte blitzschnell. Er ließ sich fallen und wirbelte noch im Fallen herum und feuerte zweimal auf das gelbe Licht. Der Schlag kam wie ein Hammer auf sein rechtes Handgelenk. Er konnte die Walter nicht länger halten. Eine Hand griff in sein Haar und riss ihm den Kopf nach hinten. Er fühlte etwas Hartes, Kaltes unter seinem Kinn. Eine Bewegung und ich drücke ab. Hey, schnell, was? Aufstehen. Aber ganz langsam. Hände über den Kopf. Während Kurt Oppenheimer sich umdrehte, ging das Licht an. Vor ihm standen zwei Männer, die Pistolen auf seinen Brustkasten gerichtet. Einer von ihnen ist nicht zufällig der Mann, der sich Claude nennt. Oder? Nein. Tut mir leid. Das macht auch nichts. Es sollten die letzten gesprochenen Worte seines Lebens sein. Sieh nach, was er bei sich hat und vergiss nicht, nach einer Messe zu sehen. In Oppenheimers Taschen fanden sich ein paar amerikanische Banknoten, einige deutsche Mark, eine halbe Packung Lucky Strikes, Streichhölzer, ein Kamm, ein Bleistift und mehrere Blätter linierten Papiers. Ein Messer war nicht dabei. Jackson faltete die Zettel auseinander und betrachtete sie. Es waren die Blätter, die Oppenheimer aus Dams Journal gerissen hatte. Seine wer erledigt werden muss, Liste. Willst du wissen, wer Claude wirklich war? Wer? Ein gewisser Dr. Klaus Spalke, Arzt und Spezialist für die Schmerzschwelle des Menschen. Er hat in verschiedenen Lagern experimentiert. Hier ist eine Liste von seinen Experimenten, falls du möchtest, dass ich sie vorlese. Eigentlich nicht. Das heißt hier, dass seine Experimente den Tod von 6.471 Menschen verursacht haben. Wie zum Teufel können Sie das eigentlich so genau zählen? Keine Ahnung. Wir sollten Oppenheimer im Keller einsperren, ehe er auf Ideen kommt. Du hast recht. Na los. Wäre mal ein schönes, warmes Örtchen. Nur für dich. Oppenheimer ging folgsam, aber auf seltsame Weise schlurfend in den Keller, wie ein alter Mann in Pantoffeln, der Angst hat, sie beim Laufen zu verlieren. Nicht besonders komfortabel, aber es dauert nicht lange. Oh, ich hab's gewusst. Ich würde dich nie umbringen, mein Herr. Aber ich würde nicht zögern, dir ins Bein zu schießen. Das ist meine 45er, die du im Rücken spürst. Scheiße, Nick. Gib mir deine Pistole. Dein Problem ist, dass du den Leuten zwar misstraust, aber nicht genug. Würdest du jetzt bitte an die Wand gehen und die Hände an die Wand legen? Ich lass das Licht brennen. Vielleicht kriegst du ihn zum Reden. Danke. Bin ich lange fort. Du musst ihn verhökern, nicht wahr? An den höchsten Bieter, ja. Bodden war keuchend über die Mauer geklettert und kroch zur Haustür. Zu seiner Überraschung entdeckte er, dass die Tür offen stand. Er griff gerade nach seiner Pistole, als Ploscaro aus der Tür kam. Das Werk traf seine Erfahrung schnell. Das Messer fuhr im Bruchteil einer Sekunde aus seinem Ärmel. Er duckte sich tief und stach einmal mit dem Messer zu und sprang zurück. Sie sind nicht tot, oder? Nein. Wer sind Sie? Ein Freund von Ich verstehe. Sie arbeiten für die Russen. Sie werden sterben. Sie reden zu viel, kleiner Mann. Viel zu viel. Jackson hatte seit einer Viertelstunde versucht, Oppenheimer zum Reden zu bringen. Ohne Erfolg. Ich kenne Ihre Schwester ganz gut. Oppenheimer lächelte und zog seinen rechten Schuh aus. Dann den linken und lächelte noch mehr. Sie will sie nach Palästina schaffen. Und auf ein paar sorgfältig ausgesuchte Engländer und vielleicht auch ein paar Araber ansetzen. Wenn sie genügend umgebracht haben, werden sie vielleicht sogar ein nationaler Held. Falls die Juden ihren Staat bekommen. Vielleicht werden sie auch ein Märtyrer. Oppenheimer lächelte. Ich habe ihre Schwester gefickt. Oppenheimer kicherte glücklich und fing an, sich auszuziehen. Jedes Kleidungsstück reichte er Jackson, der jedes mit einem mitleidigen Kopfschütteln annahm und akkurat auf den Boden stapelte. Als Oppenheimer nichts mehr anhatte, entdeckte er den kleinen Lederbeutel an seinem Hals. Er nahm ihn ab, öffnete ihn, nahm einen Diamanten heraus, steckte ihn in den Mund und verschluckte ihn, ehe Jackson ihm den Beutel abnehmen konnte. Jackson zählte die Diamanten. 21 Stück. Und keiner unter einem Karat. Robert Henry Orr war der erste und einzige Passagier, der aus der DC-3 um 6.15 Uhr ausstieg. Eingemummt in einen alten Waschbärmantel steuerte er mit ausgestreckten Händen auf Lieutenant Meyer zu. Dies ist also der Verfasser der absolut brillanten Berichte, die wir bekommen haben. Ob sie brillant waren, weiß ich nicht, Sir. Erstklassig, Junge, wirklich. Erstklassig. Ist es unser Wagen? Ja, Sir. Ihrem letzten Bericht entnehme ich, dass alles auf eine Entscheidung zusteuert. Jackson hat Sie aber nicht ins Vertrauen gezogen, oder? Eigentlich nicht, Sir. Gut, wir hatten noch nicht damit gerechnet. Ein Grund, warum ich hier bin. Was ist mit Baker Bates? Hat er irgendwelchen Ärger gemacht? Im Gegenteil, Sir. Er war sehr kooperativ. Gut, also, was hat Jackson vor? Ich bin mir nicht sicher, Sir. Aber das hier wurde mir heute Nacht zugestellt. Von Jackson? Nein, Sir, von dem Zwerg. Es war noch dunkel, als Bodden erwachte und sich nicht schlecht wunderte, dass er noch lebte. Also, Drucker. Du kannst entweder hier liegen bleiben und sterben oder aufstehen. Vielleicht findest du hier was Brauchbares im Haus. Verbandszeug oder ein Bettlaken. Falls du die Kraft hast, es zu zerreißen. Er richtete sich auf und sog sogleich die Luft ein vor Schmerz. Er zog sich hoch und schleppte sich durch die noch immer geöffnete Tür ins Haus. Er wandte sich nach rechts zur Tür, die zum Keller führte. Das Blut floss ihm inzwischen die Beine hinab in die Schuhe. Er hörte das Singen. Du brauchst Hilfe, Drucker. Du musst die Treppe da runter. Du musst die Treppe da runter. Da unten ist jemand, der dir helfen kann. Er stieg die Treppe hinab, Stufe um Stufe. Die Blutung wurde stärker und der Schmerz auch. Mit der Walter in der Hand bewegte er sich auf die Tür mit dem kleinen Maschendrahtfenster zu, von der das Singen zu kommen schien. Bodden bemerkte den Schlüssel im Türschloss. Er drehte ihn und stieß die Tür auf. Als Ersten sah er Jackson in seiner Ecke, dann Oppenheimer. Warum hat er nichts an? Das weiß er selbst nicht genau. Sie bluten, aber das wissen Sie vermutlich. Dieser kleine Zwerg kann gut mit Messern umgehen, oder? Sehr gut. Was ist mit ihm passiert? Ich schätze, er hat herausgefunden, dass er sich aus der Wirklichkeit nichts macht. Bodden ließ die Pistole aus der Hand rutschen. Den wollten wir ihn wegnehmen. Wer wir? Die Frau und ich, Eva Scheel. Sie haben das nicht gewusst, oder? Nein. Wir hatten nämlich einen Plan. Wir wollten Oppenheimer von Ihnen und diesem Zwerg finden lassen und ihn Ihnen dann wegnehmen. Kein schlechter Plan, oder? Wahrhaftig. Und ihn in Richtung Osten schicken? Nein, nein, nein. Nicht nach Osten. Nein. Wir wollten ihn den Amerikanern verkaufen. Kein schlechter Plan, oder? Besser als die meisten. Wissen Sie, was ich mit dem Geld machen wollte? Was? Ich wollte mir irgendwo eine Druckerei einrichten. Ich bin nämlich ein verdammt guter Drucker. Wissen Sie? Seine Füße trugen ihn nicht mehr. Er sackte die Wand hinab in eine sitzende Position und kam hart auf. Aber es schien ihn nicht mehr zu kümmern. Dieser Zwerg hat sie hintergangen. Nicht wahr? Ja, hat er. Hab ich mir gleich gedacht. Für uns ist alles nicht sonderlich gut gelaufen, oder? Nein, nicht sonderlich. Tough shit. Tough shit. Ich habe mir sagen lassen, dass man das in Cleveland, Ohio sagt. Stimmt das? Ja, das sagt man bestimmt oft in Cleveland. Ich weiß das von einem Polen. Boddens Kopf kippte nach vorn, bis sein Kinn auf seiner Brust ruhte. Noch einmal hob er ihn mühsam und sah Jackson an. Der Pole. Er war ein komischer Kauz. Ja, komischer Kauz. Sein Kinn fiel wieder auf seine Brust, seine Augen schlossen sich und dann hörte er auf zu atmen. Lea Oppenheimer wollte noch immer nicht glauben, dass der Zwerg, der auf einem Stuhl hinter dem Stehpult im Konferenzraum des Hotels Godesberg stand, Nikolaje Ploskaro war. Er ist ein Betrüger, sagte sie sich. Nikolaje Ploskaro war kein Zwerg. Er war groß und blond und auf grausame Weise gut aussehend. Der Zwerg musste ein Betrüger sein. Es tut mir leid, meine Liebe. Aber es ist bedauerlicherweise nicht alles nach Plan verlaufen. Wo ist mein Bruder? Bei Mr. Jackson. 10 Stühle standen in 2 Reihen zu 5 Stühlen vor dem Pult. Orr und Meyer saßen nebeneinander. Genauso wie Lea Oppenheimer und Eva Scheel. Der Zwerg hinterm Pult lächelte und sah auf seine Uhr. Wir beginnen, meine Damen und Herren, sobald der letzte Gast eingetroffen ist. Der letzte Gast war Major Baker Bates, der 2 Minuten später den Konferenzraum betrat. Er nickte dem Zwerg sauer zu und entdeckte dann Eva Scheel neben Lea Oppenheimer. Er setzte sich neben Eva Scheel und lächelte sie liebenswürdig an. Der Drucker ist nicht hier? Tut mir leid, aber ich verstehe Ihre Frage nicht. Wenn das Theater hier vorbei ist, werden wir 2 uns mal unterhalten. Und zwar lange. Ich denke, wir verzichten auf Förmlichkeiten, Ladies and Gentlemen. Wir sind hier versammelt, um ein vergleichsweise interessantes Objekt, mit dem alle Anwesenden vertraut sind, zur Auktion zu bringen. Bezahlt wird bar, natürlich. In amerikanischen Dollar oder britischem Pfund, Schweizer Franken werden auch angenommen. Ich darf noch hinzufügen, dass das Objekt sich in ausgezeichnetem Zustand befindet und eine Stunde nach dem Zuschlag verfügbar ist. Gibt es noch Fragen? Woher wissen wir, dass Sie das Objekt verfügbar haben? Vertrauen, mein Lieber, Vertrauen. Ein gewisses Maß an Vertrauen ist die Basis jeden Geschäfts. Sollten Sie mit der Lieferung nicht zufrieden sein, verfügen Sie doch über zuverlässige Methoden, die ich lieber nicht erwähne, Ihren möglichen Regressansprüchen Nachdruck zu verleihen. Es erleichtert mich zu hören, dass Sie sich dessen bewusst sind. Durchaus bewusst. Eva Scheel hatte gar nicht hingehört. Ihr Hirn arbeitete fieberhaft, um den nächsten Zug zu entscheiden. Irgendetwas war mit dem Drucker passiert, begriff sie. Vielleicht war er sogar tot, umgebracht von Jackson oder dem Zwerg. Damit war auch ihr Plan zunichte gemacht. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Auktion mit $5,000. Wer bietet $5,000? Der Zwerg sah sich im Raum um. Orr nickte. 5.000. Wer bietet 6? 6.000. $10,000. 10.000 vom Gentleman aus den Vereinigten Staaten. Wer bietet 11? 11.000. 11.000 von, vielleicht sollten wir sagen, den zukünftigen Staat Israel. Wer bietet 12? 12. 14. 16.000. 18. 20. 20.000, meine Damen und Herren. 20.000. Wer bietet 25.000? Kommen Sie, meine Damen und Herren, wir werden doch dieses wertvolle Objekt nicht für magere 20.000 an den Mann bringen, oder? Höre ich 25.000? 25.000. Lea Oppenheimer drehte sich zu ihr hin und starrte sie an. Eva Scheel wich ihren Blick aus. Lieutenant Meyer, 4 Plätze weiter, war plötzlich blass geworden. Jesus. 25.000 von der Dame im Pelzmantel. Sie vertreten wen, meine Liebe? Du lieber Himmel, könnte es sein, dass sie unsere Genossen im Osten vertritt? 30.000. 30.000 von Uncle Sam. Hör ich 35.000? 35.000. 35.000 sind geboten. Wer bietet 40? Du hättest es mir doch sagen können, Eva. Ich hätte es verstanden. Ach, Lea. Was immer du machst, ich weiß, dass ich Verständnis dafür gehabt hätte. Wer bietet 40.000? 40. $40.000 sind geboten. Ladies and Gentlemen, $40.000. Höre ich 45.000? Höre ich 45.000? $40.000 zum Ersten? $40.000 zum Zweiten? Und zum... In genau diesem Moment betrat Minor Jackson den Raum, mit Kurt Oppenheimer an der Hand. Kurt. Oppenheimer, nur mit Jacksons Mantel bekleidet, lächelte töricht, kicherte weise und fing an, auf den Boden zu urinieren. Bis zum Mittag desselben Tages in Bonn war dann Folgendes passiert. Die englische Armee hatte Kurt Oppenheimer aus dem Verkehr gezogen und an einem ruhigen Ort untergebracht. Major Gilbert Baker Bates war es schon fast gelungen, aus Eva Scheel eine Doppelagentin zu machen. Er hatte keinen Zweifel, dass er nach dem opulenten Lunch, den er bestellt hatte, erfolgreich sein würde. Lieutenant La Follette Meyer hatte schließlich doch davon abgesehen, sich umzubringen und stattdessen beschlossen, sich zu betrinken, was er allein auf seinem Zimmer ausführte. Lea Oppenheimer hatte, ohne sich von irgendwem zu verabschieden, einen Zug nach Frankfurt genommen, um von dort nach Marseille zu fahren, wo sie ein Schiff besteigen würde, das sich schließlich nach Palästina brächte. Und Nicolae Ploscaru hatte in der Hotelbar allein 3 Gläser Gin getrunken und erwog ein 4. als Robert Henry Orr mitsamt seinem Waschbärmantel die Bar betrat und sich in einen Sessel Ploscaru gegenüber fallen ließ. Na, Nick, wie ich sehe, betrinken Sie sich in aller Stille. In aller Stille. Und mit was? Eine Art Gin. Was anderes haben Sie nicht. Und da trinken wir eben diese Art Gin. Herr Barmann, für mich auch so ein. Wissen Sie, das war wirklich sehr clever, fast brillant. Pech, dass der arme Hund verrückt ist. Was haben Sie für Pläne, Nick? Im Augenblick? Keine. In Washington bewegt sich einiges. Danke. Nicht in diesem Jahr, aber im nächsten sollen wir unsere neue Firma haben. Interessiert? An was? Erstmal Stück Arbeit. Wir zahlen anständig. Wenn die Firma dann offiziell ist, lässt sich dauerhafteres und lukrativeres arrangieren. Wie heißt sie denn, Ihre neue Firma? National Intelligence Agency, glaube ich. Aber das ist noch nicht ganz sicher. Man ist mit National nicht ganz glücklich. Klingt so nach Bank. Ich würde Central präferieren. Central Intelligence Agency. CIA. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Tun Sie das, Nick. Ich bin noch ein paar Tage in der Gegend. Als Minor Jackson eine Stunde später mit gepackter Reisetasche die Treppe herunterkam, stand Ploscaru mitten in der Hotelhalle. Und zwar, wie Jackson mit einem Blick feststellte, ziemlich betrunken. Meine, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Mach mir bloß den Weg frei, Nick, oder ich trete dich platt. Und das mit Recht. Was soll ich sagen? Sag nichts. Du reist ab. Allerdings. Darf ich fragen, wohin? Amsterdam. Amsterdam? Warum Amsterdam? Weil man da Diamanten kauft. Du brauchst nicht zu. Nein, brauche ich nicht. Meine. Jackson drehte sich noch einmal um. Der Zwerg stand allein in der Mitte der Halle. Er sah sehr klein aus. Er leckte sich die Lippen, als überlegte er, wie er sagen könnte, was er sagen wollte, und brachte kein Wort heraus. Stattdessen begann er, seine Hände aneinander abzuklopfen. Er bettelt, dachte Jackson. Er steht da so allein und ungeschützt, wie er je sein wird, und bettelt. Er weiß nur nicht, wie man das macht. Ach, scheiße, steig ins Auto. Ich hole nur schnell mein Gepäck. Weißt du, was wir machen, wenn du in Amsterdam fertig bist? Was? Wir fahren nach Cannes. Wir fahren nach Cannes und legen uns an den Strand und trinken Wein. Hey, und sehen uns die Weiber an. Klingt das nicht großartig? Großartig. Der achte Zwerg. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Ross Thomas. 2. Teil: Der Racheengel. Es sprachen Erzähler Wolfgang Kondrus, Minor Jackson, Silvester Groth, Nicolae Ploscaru, Albert Kitzel, Kurt Oppenheimer, Matthias Köberlin, Lea Oppenheimer, Carmen Birk, Major Gilbert Baker Bates, Michael Wittenborn, Otto Bodden, Richie Müller, Eva Scheel, Franziska Petri, Robert Henry Orr, Ingo Hülsmann, La Follette Meyer, Jonas Beck, Fallon, Peter Harting, Claude, Felix von Manteuffel, Gerwinat, Martin Brambach, Hausmädchen, Fiona Metscher. In weiteren Rollen Anja Leis, Daniel Berger und Rainer Hohmann. Technische Realisation Werner Jäger und Matthias Fischenich. Regieassistenz Peter Simon. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Isabel Platthaus.